Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 7. Die Schülerin. Während Herr S. sich daran machte, den Antrag für den Erwerb einer Fahrkarte nach Neulenkbach auszufüllen, gesellte sich eine junge Schülerin neben ihn und grinste ihr freches Lächeln. Ihm fiel auf, dass sie einen süßlichen Kaugummi kaute, mit dem sie ab und an pflegte, Blasen zu machen, die dann mit einem leisen, aber für Herrn S. durchwegs hörbaren Schnalzer zerplatzten. Herr S. verabscheute Kaugummis. Die Süßen hasst er besonders. Ein leichter Kopfschmerz breitete sich von seinen Schläfen kommend zur Stirn hin aus. Ihre Nase, bemerkte er, war ungünstig spitz, und das brünette, etwas fettig glänzende Haar trug sie zu zwei Zöpfen gebunden, die ihr links und rechts über ihre Schulter hingen. Die grauen Augen aber sahen ihn forschend an. Er kannte das Mädchen in etwa. Herr S. musste unwillkürlich an eine Pferdefrau denken. Ja, an eine Pferdefrau. Diese Art von Frauen, von denen man sich besser fernhielt, sofern diese noch gesunden Verstandes ist. So jedenfalls seine Überzeugung. Dieses Mädchen liebt bestimmt Pferde, dachte Herr S. angewidert. Sie klopfte jetzt nervös mit den Schuhen gleich einem Pferde, das mit seinen Hufen aufschlug. Das Mädchen wartete augenscheinlich darauf, dass er weitermache. So, Zielort N-E-U-L, zitierte Herr S. laut die Buchstaben, synchron berührten dabei seine Fingerspitzen das Display. Seine Augen schmerzten von der gelben Farbe und dem schlechten Kontrast. Der Bildschirm war kalt und klebte unter seinen zittrigen Fingern. Ende des 7. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Musik.